Abschnitt 7 von Homo Sapiens, Romantrilogie von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Teil 2. Unterwegs. Meinem Freunde Julius Meyer Gräfe gewidmet. Erstes Kapitel. Fräulein Marit Kauer saß und freute sich. Also doch, endlich! Sie hatte schon völlig die Hoffnung aufgegeben, ihn jemals wiederzusehen. Mindestens 10-mal hatte er seiner Mutter geschrieben, dass er kommen würde, morgen, übermorgen. Dann hatte er wieder so unerhört viel zu tun gehabt, dass er erst nächsten Monat kommen wollte. Dann verging noch ein Monat und noch einer. Aber endlich, jetzt wirklich. Heute war der kleine Bruder aus der Schule gekommen und erzählte unter tausend dummen Dingen, dass er Falk, ja, ganz bestimmt Herr Erik Falk da sei. Ja, ganz sicher, er sei da. Er lasse die Eltern grüßen und werde sich erlauben, sie am Nachmittag zu besuchen. Fräulein Marit hatte die Sprache für ein paar Sekunden verloren. Nein, sie konnte es noch gar nicht glauben. Gott, wie sie gelitten hatte. Sie war fast von Sinnen gekommen während der grässlichen Zeit, als er nicht kommen konnte oder nicht wollte. Ihre ganze jungfräuliche Würde hatte sie ja geopfert. Sie hatte sich so weit erniedrigt, Briefe an ihn zu schreiben, heiße Bitten an ihn zu richten. Freilich hatte sie es nur im Auftrag seiner Mutter getan. Aber war er denn so dumm, dass er diese Sehnsucht, die in jedem Worte zitterte, nicht verstand? Wollte er nicht verstehen? Sollte es wahr sein? Nein, um Gottes Willen, nein, es war Lüge, schamlose Lüge. Diese furchtbaren, garstigen Geschichten. Er sollte einen Sohn haben. Er hätte sich im Stillen verheiratet, eine Zivilehe mit einer Französin geschlossen. Nein, er war ja so ehrlich, so souverän. Er hätte ihr sicherlich etwas davon geschrieben. So betrügen konnte er sie nicht. Hatte er ihr nicht von Liebe gesprochen? Hatte er ihr nicht versichert, dass sie allein, nur sie allein ihm das große Glück geben könnte? Nein, es war Lüge. Er war ja so unendlich edel und so fein. Ihr Herz begann stark zu schlagen. Sie atmete tief auf. Die Augen fingen an zu tränen. Ein wildes Jubelgefühl stieg in ihr auf. Noch eine Viertelstunde vielleicht, dann würde sie ihn sehen. In seine rätselhaften Augen sehen und auf seine wunderlichen Reden hören. Wie sie ihn liebte, wie unsäglich sie ihn liebte. Gott hatte sie erhört. 3 Messen hatte sie gekauft, dass er ihn ihr wieder zuführen möchte. Wie ein armes Tier hatte sie zu den Füßen des Gekreuzigten gelegen und hatte gefleht und geweint und gebetet. Wollte sie der himmlische Vater denn nicht erhören? Hatte sie ihn beleidigt? Und sie fastete doch jeden Freitag und jeden Sonnabend, um Buße zu tun für die Sünden, die sie nicht kannte. Aber selbst der Gerechte sündiget ja 7-mal am Tage. Und vielleicht war nicht ihre Liebe eine Sünde? Aber nein, jetzt war Falk da. Gott hatte sie erhört. Sie stand auf. Es war so drückend unter der Veranda. Der ganze Garten war so schwül. Sie trat auf die Landstraße, die in das benachbarte Städtchen führte. Von dort musste Falk kommen. Plötzlich ging ein Ruck durch ihren Körper. Sie fühlte, wie sich ihr das Blut zu Herzen staute. Sie zitterte. Ja, sie sah ihn deutlich. Er war es, ganz gewiss. Sie klammerte sich an den Zaun. Es stieß sie, ihm entgegenzulaufen, sich ihm an die Brust zu werfen. Nein, nein, nicht! Nur ihm zeigen, wie sie sich unendlich freue. Ja, sie wollte ihre Freude nicht verhehlen. Er sollte sehen, wie sie sich freue. Nein, das auch nicht. Das konnte sie nicht, das durfte sie nicht. Sie kehrte um, wieder auf die Veranda zurück. Nein, es ging nicht. Hier konnte sie ihn auch nicht begrüßen. Sie fühlte Feuer in ihren Schläfen. Sie fühlte den heißen Glanz ihrer Augen. Nicht ein Wort könnte sie jetzt sprechen. Nicht einmal die Fassung würde sie bewahren können. Sie lief in ihr Zimmer hinauf, warf sich auf das Bett und vergrub schluchzend ihr Gesicht in die Kissen. Falk wurde sehr herzlich vom Herrn Kauer begrüßt. Dass er noch existiere, es sei doch schön von ihm, dass er sich wieder auf die Heimat besonnen hätte. Man habe ihn so lange vergebens erwartet. Falk machte sich sehr liebenswürdig. Doch, doch, er habe viel an die Heimat gedacht. Aber diese Unmenge Arbeit. Noch in den letzten Tagen habe er 30 Bogen Korrektur von seinem neuesten Roman durcharbeiten müssen. Und das sei das Entsetzlichste, was es gäbe. Nun sei er maßlos froh und fühle sich so breit auf dem Lande und fühle Liebe um sich. Es sei gewiss etwas sehr Schönes um die Heimat. Es war mir aber auch wirklich sehr nötig. Ich bin sehr nervös und ganz dumm geworden. Aber bei der Mutter wird es bald, sehr bald gut werden. Die Mutter ist überhaupt neben der Buchdruckerkunst die wunderbarste Erfindung. Herr Kauer war ganz glücklich, ihn wiederzusehen. Er hat ordentlich Sehnsucht gehabt, ihn zu sprechen. Auf der Provinz sei die Welt mit Brettern vernagelt. Man wisse gar nicht, was in der Welt vorgehe. Jetzt müsse er alles wissen. Falk solle ihm alles erzählen. Es wurde Wein aufgetragen. Herr Falk müsse viel trinken. Dort in Paris könne er wahrscheinlich einen solchen Wein gar nicht bekommen. Übrigens sei es ganz wunderbar, mit einem so intelligenten Zechgenossen zu trinken. Man verlor sich alsbald in ein tiefes Gespräch über Spargelzucht. Herr Kauer müsse es entschieden mit der neuen Methode versuchen, nämlich für jede Spargelwurzel ungefähr einen Meter Erde zu lassen, dann ringsherum umzugraben. Die Tür öffnete sich und Marit trat ein. Sie war blass, sah frisch gewaschen und sehr verlegen aus. Falk sprang auf und reichte ihr beide Hände. »Nein, ist das wunderbar, dass ich Sie sehe. Herrgott, wie lange ist das schon her?« »Wir hatten Sie nicht mehr erwartet.« Sie drehte sich plötzlich um und fing etwas an, auf dem Fensterbrett zu suchen. Falk sprach weiter von den Spargeln, war aber unruhig. Kauer war sehr bei der Sache und beteuerte fortwährend seine Freude. Er habe nicht viel Glück gehabt, es sei eine Missernte gewesen. Seine Frau kränkle seit einem Jahre. Nun sei sie im Bade, wo sie den ganzen Sommer zubringen solle. Jetzt müsse er sich in der Wirtschaft mit Marit behelfen, so gut es gehe. Ja, und Falk müsse ihm nicht übel nehmen, wenn er jetzt auf ein Stündchen verschwinde. Er müsse noch einige Anordnungen treffen. Falk blieb mit Marit allein. Sie sah durch das Fenster hinaus, er tat einen kräftigen Zug aus dem Glase. Dann erhob er sich. Sie zitterte und wurde abwechselnd rot und blass. »Nun, Fräulein, wie ist es Ihnen ergangen?« Falk lächelte freundlich. »Sehr gut, sehr gut.« Sie schlug die Augen zu Boden, dann sah sie ihn fremd an. »Es ist doch merkwürdig, dass Sie noch gekommen sind. Was hat Sie eigentlich dazu bewogen?« »Ja, Herrgott, wissen Sie, wenn man viel gebummelt hat und sehr nervös geworden ist, ja, dann bekommt man so ein eigentümliches Schwächegefühl. Man wird zu weich und dann muss man zu der Mutter, ganz wie ein Kind zu der Mutter.« Es wurde still. Falk ging sinnend umher. »Ja, ich liebe meine Mutter, aber ich konnte nicht kommen. Es waren sehr wichtige Dinge, die mich zurückhielten. Sehr eigentümliche Verhältnisse.« Er richtete fest seine Augen auf sie, als ob er sie sondieren wollte. Sie wurde plötzlich steif und abweisend. »Ja, richtig. Ich habe viel davon erzählen gehört, nämlich von den sonderbaren, eigentümlichen Verhältnissen.« Sie sprach mit ironischer Betonung. Falk sah sie verwundert an. Er schien übrigens darauf gefasst zu sein. »Gott, na ja, man erzählt sich sehr viele dumme Dinge. Das sei selbstverständlich. Es sei ihm furchtbar gleichgültig, was man von ihm sage.« Wieder wurde es still. Falk schenkte sich ein neues Glas ein und leerte es. Sie sah ihn hart an. Sein Gesicht war blass und eingefallen, und in den Augen hatte er einen fiebrigen, eigentümlichen Glanz. Er muss viel gelitten haben. Ihr Mitleid regte sich. »Oh, Sie müssen es mir verzeihen. Nein, das wollte ich nicht. Ihnen gleich die unangenehmen Geschichten entgegenbringen, die über Sie verbreitet werden. Auch habe ich kein Recht dazu. Selbstverständlich muss mir das ja gleichgültig sein.« »Ja, ja.« Falk schien müde zu sein. »Es sei doch eigentümlich, Er sei zwei Tage gefahren. Die ganze Nacht habe er kein Auge zugemacht. Aber er habe keine Ruhe gehabt. Er musste zu ihr gehen, musste sie sehen.« Der Frühlingstag war zu Ende. Es fing an zu dämmern. Sie standen beide am Fenster. Sie sahen auf den Fluss und jenseits die bewaldeten Höhen hinan. Von dem Flusse stiegen Nebel auf und breiteten sich über die Anhöhen und krochen in den Wald hinein. Und es sah aus, als wäre der Fluss aus den Ufern getreten und wollte nun mit seiner Flut die ganze Welt überströmen. Nach und nach verschwanden die Anhöhen und der Wald, und die weite, glänzende Nebelfläche floss mit dem Himmelshorizont zusammen. Von Herrn Kauer kam die Nachricht, dass das Stündchen noch ein Stündchen dauern würde und dass Falk um jeden Preis so lange bleiben müsse. Sie blieben allein. Falk trank unaufhörlich. Nur hin und wieder sprach er irgendein gleichgültiges Wort. Sie dürfe es ihm nicht übel nehmen, dass er so viel trinke. Es sei für ihn jetzt wirklich notwendig. Er sei sehr heruntergekommen. Ein Delirium indessen sei noch nicht zu befürchten. Übrigens sei das alles furchtbar gleichgültig. Oh, Sie dürfen nicht glauben, dass er sentimental geworden sei. Nein, aber man könne doch ganz objektiv konstatieren, ganz einfach als eine feststehende Tatsache konstatieren, dass man nicht glücklich sei. Sie solle es nicht auf ihn beziehen. Oder vielleicht doch. Aber all das sei so dumm und so gleichgültig. Sie brauche kein Gewicht darauf zu legen. Marit trat plötzlich an ihn heran. Wissen Sie, Herr Falk, spielen wir keine Komödie. Nein, ganz offen wollen wir sprechen. Als Sie hier vor einem Jahre waren, ja, erinnern Sie sich noch? Damals, als wir uns kennenlernten. Damals haben Sie mir gesagt, dass Sie mich lieben. Sie haben es mir auch geschrieben. Ich habe alle Ihre Briefe. Sie sind mein großer Schatz. Nun, Sie wissen, wie ich zu Ihnen bin, ja? Sie wissen es ganz genau. Sie müssen gut sein. Ich habe Ihnen vertraut. Ich habe mich dem Gefühl der Liebe zu Ihnen ganz hingegeben. Ich wollte diese Liebe anfangs unterdrücken. Ich wusste, dass sie ziellos sei. Sie haben mir so oft gesagt, dass Sie selbst nur um der Liebe willen lieben. Sie haben mir ganz offen gesagt, dass Sie mir nichts versprechen können, dass unsere Liebe keine Zukunft habe. Ich wollte auch keine Versprechungen. Ich habe nichts von Ihnen erwartet. Ich liebte Sie, weil ich Sie lieben musste. Marit verwirrte sich immer mehr. Sie wollte ihm so viel sagen, aber nun presste sich alles zusammen, staute sich und drängte sich vorwärts. Ungeregelt, zusammenhanglos. Ja, Gott, nein, nicht das wollte ich Ihnen sagen. Ich will nur, dass Sie offen zu mir sprechen, dass Sie mir die ganze Wahrheit sagen. Ich habe mich so unaussprechlich gequält. Ich habe so viel gelitten. Falk sah sie verwundert an, was sie denn eigentlich wissen wolle. Oh, Sie wissen doch schon, es wird jetzt so viel in der ganzen Gegend von Ihnen gesprochen. Und alle diese Reden müssen einen Grund haben. Ja, sagen Sie mir, ist das alles wahr? Das mit der Französin und... Nein, das ist doch unmöglich. Was denn? Ich meine, das Kind. Kind? Falk ging mit großen Schritten auf und ab. Es trat ein quälendes Schweigen ein. Vom Hofe her hörte man die Stimme eines Knechtes. Plötzlich blieb Falk vor ihr stehen. Nun, ich will Ihnen die ganze brutale Wahrheit sagen. Alles will ich Ihnen sagen, ganz offen. Ja, ich werde ganz offen sein, selbst auf die Gefahr hin, dass Sie mich nicht hören wollen und mir die Tür weisen. Freilich habe ich ein Kind. Das Kind lebte schon, bevor ich Sie kennenlernte. Ja, das Kind ist eine herrliche Sache. Es hat mich gerettet, dieses Kind. Es war wie ein festes Rückenmark, das mich wieder synthetisiert hat. Ich ging ganz auseinander. Ich verlumpte schon. Ich war schlimmer wie der Schlimmste. Nein, Sie müssen mich ruhig anhören. Ich war ein Mann, ein Männchen, und als solches hatte ich das Recht, Kinder zu zeugen. Nun, wenn Sie Ihre dumme Brüderie nicht ablegen können, müssen Sie keine Geständnisse provozieren. Marit hatte Tränen in den Augen. Verzeihen Sie, mein Fräulein, aber ich bin sehr nervös. Die Tränen flossen ihr herab. Gute, teure Marit, sei gut, Marit, höre mich an, wie nur eine kluge Schwester anhören kann. Wenn du auch nicht die Hälfte verstehst, hör mich an. Herrgott, wolle sie denn weiter blinde Kuh spielen und im Finstern tappen? Das könne er nicht dulden, dazu sei sie ihm zu fein und intelligent. Freilich habe ich einen Sohn und liebe ihn. Seine Mutter? Nein, die liebe ich nicht. Ich war, als sie mir damals in den Weg lief, in vollständiger Zerrüttung. Sie war gut zu mir. Wir lebten zusammen und so haben wir einen Sohn gezeugt. Mein Gott, wie ist das möglich? Ja, es ist vieles möglich. Falk sprach mit müder Stimme und trank wieder. Er ging ein paar Mal auf und ab, dann nahm er ihre Hand. Marit, jetzt werde ich es dir ganz offen sagen. Marit, du darfst mich nicht lieben. Ich war ein Elender. Ja, ich habe deine Liebe verlangt, ich bat und flehte dich um deine Liebe. Aber damals glaubte ich, dass ich dich glücklich machen könnte. Ich glaubte daran, ich wollte dich zu meiner Frau machen. Und du hättest meinen Sohn geliebt. Aber das Weib hängte sich wie eine Klette an mich an. 100-mal versuchte ich, sie abzuschütteln. Aber ich konnte nicht und werd's wohl auch nicht können. Falk schien sehr erregt zu sein. Marit wollte ihn unterbrechen. Nein, nein, sie solle ihn ausreden lassen. Ja, er habe dran geglaubt, dass er sie glücklich machen werde. Deshalb, nur deshalb habe er ihre Liebe groß genährt. Sie dürfen nicht glauben, dass er ein Schurke sei. Aber jetzt sei alles vorbei. Jetzt dürfe er diese Liebe nicht mehr verlangen. Nein, es sei unmöglich. Nicht eine Unze Glück könne er ihr geben. Das sei völlig ausgeschlossen. Nur das eine. Eine Freundin, eine Schwester solle sie ihm werden. Marit saß wie ohnmächtig. Falk kniete vor sie hin und griff nach ihren Händen. Du sei gut, sei meine Freundin. Geliebte kannst du mir nicht sein. Nein, auch Freundin nicht. Nein, ich gehe. Ich gehe jetzt. Antworte mir. Du darfst mich nicht mehr sehen. Nicht mehr. Also, du, leb wohl, ich gehe. Falk erhob sich taumelnd. Aber in dem Augenblick sprang Marit wie verzweifelt auf. Nein, bleiben Sie, tun Sie, was Sie wollen, aber ich muss Sie sehen, ich werde sonst krank, oh Gott, Gott, ist das furchtbar. Falk fiel plötzlich über sie her. Nein, um Himmels Willen, nein. Sie stieß ihn weg und lief aus dem Zimmer. Falk setzte sich an den Tisch, trank die Flasche leer, starrte vor sich hin. Die Dunkelheit tat ihm wohl. Auf einmal fuhr er auf. Das ist doch merkwürdig, wie man vor einer Lampe erschrecken kann. Ich bin doch sehr nervös. Marit lächelte müde. Sie stellte die Lampe auf den Tisch. Papa muss sofort kommen. Sie bleiben doch zum Abendbrot. Ja, das will ich tun. Ich bin ein guter Mensch. Ich bin ein Gentleman. Ich darf Sie nicht Papas Vermutungen exponieren. Zweites Kapitel. Am anderen Tage kam Falk wieder nach Elbsfeld. Er war freundlich, tat, als ob er froh wäre, konnte jedoch nur ungenügend eine nervöse Gereiztheit verhehlen. Nicht wahr, es ist doch nichts vorgefallen. Sie haben alles vergessen, ganz gewiss vergessen. Ich erinnere mich an gar nichts. Marit schlug die Augen zu Boden. Ja, es gehe ihm zu Zeiten so, dass er auf ganze Stunden das Bewusstsein, nein, nur das Erinnerungsvermögen verliere, ohne eigentlich betrunken zu sein. Freilich habe er gestern viel getrunken. Aber er habe doch nicht den Anschein der Betrunkenheit erweckt, oder doch? Nun, dann habe er sich nur so angestellt, um alles ungestraft sagen zu können. Das tue er nämlich oft. Falk sprach übertrieben viel und schnell, er war sehr lustig. Marit sah ihn erstaunt an. Was ihm denn eigentlich so Frohes passiert sei? Oh, er habe sehr gute Nachrichten aus dem Ausland bekommen. Sein Buch sei ins Französische übersetzt und ungemein günstig aufgenommen worden. Und er freue sich aufrichtig darüber. Er bewundere durchaus nicht die Franzosen. Aber Paris sei doch die einzige Kulturstätte in Europa. Und das oberste Tribunal in Sachen des Geschmackes. Ja, und dann, das können Sie sich nicht denken, wie das unglaublich komisch war. Das muss ich Ihnen erzählen. Marit sah ihn wieder an. Ihr Erstaunen wuchs. Was war ihm nur eigentlich? Wissen Sie, dass Papa mich gestern mit seiner Equipage hat nach Hause fahren lassen? Selbstverständlich wissen Sie es. Wir fahren also und fahren sehr schnell. Auf einmal bleiben die Pferde stehen. Sie schlagen aus, Bäumen und Wiehern wie die Hengste im Märchen, die plötzlich menschliche Stimmen bekommen. Der Kutscher schlägt auf sie los, aber es wird nur noch schlimmer. Nun steigt er vom Bock. Ich krieche aus der Kutsche. Wir fassen die Pferde am Zaum und versuchen sie vorwärts zu bringen. Es geht nicht. Die Pferde werden wild und der Kutscher konstatiert zum Überfluss, dass sie nicht gehen wollen. Was ist denn um Himmels Willen geschehen? Es war so dunkel, dass man hätte Ohrfeigen austeilen können, ohne gesehen zu werden. Na, ich fasse Mut, tappe mit den Händen und Füßen vorsichtig auf dem Weg herum. Und glauben Sie mir, ich habe genug persönlichen Mut, die merkwürdigsten Skandale anzustellen. Aber diesmal blieb mir einfach das Herz stehen. Ich stolperte nämlich über einen Sarg und fiel mit den Knien auf ein Kadaver. Marit fuhr zusammen. Nein, das ist nicht möglich. Ja, wahrhaftig, in meiner Angst schrie ich nach dem Kutscher. Im selben Nu natürlich schäme ich mich meiner unmenschlichen Unwillkürlichkeit. Da bekomme ich aufs Neue einen furchtbaren Ruck. Ich höre deutlich ein qualvolles Stöhnen. Ich erinnere mich nicht, jemals einen so tierisch, unreflektierten, jähen Schreck empfunden zu haben. Aber mein Gott, Sie werden ja ganz blass. Nein, beruhigen Sie sich. Das ist ja das unglaublich Komische an der ganzen Geschichte, dass es kein Kadaver war, sondern ein wirklicher, lebendiger Mensch, der betrunken aus der Stadt in einem Sarge kam. Da er betrunken war und sehr schläfrig, hatte er den Sarg vom Wagen heruntergeschleppt, das Pferd laufen lassen und sich in den Sarg hineingelegt, um seinen Rausch in Schönheit auszuschlafen. Marit lachte herzlich. Das war wirklich komisch. Gott, wie mich das freut, dass ich Sie zum Lachen gebracht habe. Nein, Sie müssen lachen. Den ganzen Tag müssen Sie lachen. Ja, wir werden beide ganz wie Kinder sein. Und ich werde gut bleiben, wie jetzt. Oder bin ich etwa nicht gut? Ja, doch. Schön, so gut bleibe ich den ganzen Tag. Niemals werde ich mehr so garstig sein wie gestern. Falk lachte ihr zu, dann wurde er ernst. Er sah sie tief an. Gott, wie dies Menschenkind herrlich war. Marit, mein Liebling, ich möchte mich wie ein Teppich unter ihre Füße legen. Ich möchte mich... Nein, nein, ich werde nicht mehr über diese Dinge reden. Falks Augen wurden feucht. Marit blickte mit unaussprechlicher Liebe in sein Gesicht. Er solle sich nicht quälen. Nein, das könne sie nicht sehen. Sie werde ganz krank davon. Wolle er, dass sie leide? Nein, nein, Marit, ich bin ja wieder lustig. Beide schwiegen. Ob er nicht ein wenig spazieren gehen möchte, am See entlang? Ja, das wolle er sehr gern. Es war ein herrlicher Frühlingstag. Vor ein paar Tagen war es plötzlich grün geworden. Die Bäume trieben Blätterkeime, die Saat wuchs zusehends und die Anhöhen am anderen Seeufer bäumten sich empor in der saftigen Pracht ihres jungen Rasens. Sie gingen und ihre Füße versanken im weichen, feuchten Sand. Falk schwieg. Von Zeit zu Zeit sammelte er Steine am Ufer und warf sie flach über den Seespiegel hin. Sein Gesicht wurde ernster und ernster, wie das eines Menschen, der einen tiefen Gram beherbergt. Er ging und sah vor sich hin. Dann sammelte er wieder platte Steinchen und warf sie auf das Wasser. Marit sah ihn immer trauriger an. Nein, er solle sie nicht so quälen. Warum spreche er denn nicht? Sie könne diese furchtbaren Pausen nicht aushalten. Ja, ja, ja. Falk schien aufzuwachen. Ja, gleich, sofort. Nun, er werde ihr wunderbare Dinge erzählen. Er lachte, übertrieben lustig. Also von Paris, nicht wahr? Dort habe er große Menschen getroffen. Ob sie denn überhaupt wisse, was ein großer Mensch sei? Doch. Nun, dann brauche sie wohl keine Erklärungen. Lustig sind die großen Menschen, Fräulein Marit. Das können Sie mir glauben. Ich habe sehr viele von ihnen getroffen. Namentlich der eine. Oh, der war ungemein merkwürdig. Er hasste die Weiber, weil er sie so maßlos liebte. Er war, verzeihen Sie mir den Ausdruck, aber er ist so bezeichnend. Er war wie ein toller Hengst. Nein, nein, sie solle solche Worte nicht mehr von ihm hören. Nein, nein, diese Geschichten. Er wisse ja, sie sei eine gute, brave Katholikin. Und der Ausdruck stamme wahrhaftig nicht von den heiligen Vätern ab. Der große Mann also. Warten Sie doch ein wenig, ich werde nichts Schlimmes sagen. Diese Dinge gehören nur zur Psychologie dieses Mannes. Er war nämlich merkwürdig paradoxal. Er wollte alles anders tun als sonstige Menschen. So sagte er sich, wozu soll ich mit einem Teleskop auf den Mond schauen? Das kann ich ja ebenso gut mit dem Mikroskop tun. Nein, haben Sie aber ein wunderbares Kleid an. Oh, ich liebe es sehr. Ja, erinnern Sie sich, ich liebte es schon im vorigen Frühling. Nun also, der große Mann nimmt ein Mikroskop, träufelt darauf einen Tropfen Quecksilber und schaut auf den Mond. Ja, nun das Merkwürdige. Der Mond erscheint ihm selbstverständlich in sonderbarer, verschwommener Gestalt. Aber Herrgott, sagt sich der große Mann plötzlich, der Fleck da, ist das nicht Europa? Und dort dieses viereckige Ding? Das ist ja das leibhaftige Australien. Gott, wie Sie wunderbar lachen. Wissen Sie, Sie bekommen dabei eine so wunderbare, zarte Vertiefung um die Augen. Nein, Sie haben recht, ich will zu Ende erzählen. Der große Mann zieht also mit der ihm eigentümlichen Genialität aus seinem Befunde folgende Konsequenz. Der Mond hat keine Krater. Sie wissen doch, dass der Mond Vulkane haben soll. Nun, der große Mann sagt, es sind keine Krater, keine Vulkane. Der Mond ist einfach mit einer glatten Kiesschicht überdeckt und unsere Erde spiegelt sich in ihm wieder. Marit lacht wie ein Kind. Nein, wie lustig Sie nur über die großen Menschen sprechen. Haben Sie denn gar keinen Respekt vor großen Menschen? Das habe er wahrhaftig nicht. Er habe alle gesehen im Frack und im intimsten Negligé. Sie seien immer so unendlich lächerlich. Sie nehmen sich so furchtbar ernst und feierlich und stolzieren in der steifen Grandezza einer gotischen Architektur einher. Ich muss dann immer an die lächerlichen Affenmenschen denken, die der Gottesherrn Professor Nietzsche sich geschaffen hat, um an ihrem Ernste seinen Spaß zu haben. Falk sah nach. Einmal nur habe er doch einen großen Menschen gesehen, einen, vor dem er sich beuge. Oh, das müssen Sie mir absolut erzählen, das ist doch ungemein merkwürdig, dass Ihnen, Herrn Erik Falk, ein Mensch imponiert hat. Ja, ja, das ist wirklich merkwürdig. Ich habe tatsächlich keinen Größenwahnsinn, noch nicht. Aber ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sich mit mir messen könnte. Aber der Mann war groß. Ich habe ihn in Christiania getroffen. Der Mann sah klein aus. Er hatte eine ungeheure, stille, befangene, linkische Manier und Augen, große, sonderbare Augen. Sie hatten nicht das obligatorisch Forschende, Spionierende von den Augen sonstiger großer Menschen. Es stak in ihnen etwas von den gebrochenen Flügeln eines Vogels. Eines großen, königlichen Vogels. Er hatte eine Geige und wir gingen zusammen zu einem Bekannten. Dort tranken wir Pjolter. Sehr viel Pjolter, wie wir, ja, wir guten Europäer, überhaupt zu trinken pflegen. Und dann fing er zu spielen, dann ganz im Dunkeln. Er hatte die große Verschämtheit des überfeinen Empfindens. Niemals habe ich eine so nackte Musik gehört. Es war, als ob ich ein zitterndes Taubenherz vor mir hätte, das warm aus der Brust herausgeschnitten ist. Es war in der Musik etwas von einem unerhörten Jammer, der die Lungen zerrt und die Kehle würgt. Marit, süße, gute Marit, und da stiegst du vor mir auf. Aus diesem Jammer der Töne. Du warst dies Taubenherz, dieser eine vibrierende Ton, der nach Glück schrie und in Qual erstarb. Nein, erlauben Sie, Sie müssen mich jetzt ausreden lassen, ich muss davon sprechen. Nein, das wolle sie um keinen Preis. Sie könne solche Szenen wie gestern nicht ertragen. Er solle vernünftig sein, er sei so nervös. Falk schwieg. Marit würgte ihre Tränen herunter. Sie gingen eine Weile schweigend. Sie haben mich gestern um Freundschaft gebeten, also habe ich als Freundin gewisse Rechte. Ja, das haben Sie, selbstverständlich. Ob er denn wirklich verheiratet sei? Nein, das bin ich nicht. Ich habe nur ein Kind, das ich über alle Maßen liebe. Und zu ihm will ich nun zurück. Ich will mit ihm leben. Irgendwo in Oberitalien. Ja, das ist wirklich mein Plan. Ich liebe das Kind so unendlich. Ich wüsste nichts, was ich so liebte. Marit wurde nervös und schwieg. Das Kind sei nämlich wirklich ganz wunderbar. Und nun fing Falk an, von dem Kinde zu reden, mit einer ganz ungewohnten Wärme und Innigkeit. Und dabei richtete er seine Augen scharf auf Marit. Marit litt sichtlich. Übrigens, das wisse sie wohl nicht, er sei in Paris sehr krank gewesen. Er habe sich an Nikotin vergiftet, ja, an Nikotin. Er wäre wahrscheinlich zugrunde gegangen, wenn er nicht eine ganz ausgezeichnete Pflege gehabt hätte. Wer hat sie denn gepflegt? Ja, das ist eine sehr merkwürdige Dame. Sie ist sehr intelligent und spielt ganz wunderbar Klavier. Oh ja, sie hat den Verstand von einem Manne. Ist das die Mutter von dem Kinde? Oh nein, mit der Mutter habe ich nichts zu schaffen. Marit sah erstaunt zu ihm auf. Aber Sie haben doch gestern gesagt, dass Sie die Dame nicht loswerden können. Sie sagten, sie habe sich wie eine Klette an Sie gehängt. Falk wurde verwirrt. Habe ich das wirklich gesagt? Ja, das haben Sie gesagt. Sie sagten sogar, dass wir nur deshalb nicht glücklich werden können. Falk dachte nach. Da muss ich wirklich betrunken gewesen sein. Nein, ich verstehe nicht. Er stellte sich, als sei er maßlos über sich verwundert. Marit musste ihm haarklein das Gespräch von gestern wiederholen. Ja, ja, ich war wirklich betrunken. Nein, Sie dürfen nichts, durchaus nichts darauf geben, was ich in solchem Zustand sage. Dann pflege ich nämlich zu komponieren. Marit sah ihn misstrauisch an. Sie müssen mir glauben, ich pflege nämlich, wenn ich betrunken bin, die merkwürdigsten Geschichten zu erzählen. Nein, die Mutter ist verschwunden. Ich glaube, sie ist jetzt Modell oder sowas ähnliches und wohnt mit einem Bildhauer zusammen. Marit wurde sehr froh. Sie lächelte. Also war die ganze Geschichte von gestern eine Komödie? Ja, ja, beeilte sich Falk zu antworten. Aber das war eine Komödie, die ich im besten Glauben aufgeführt habe. Ich habe nämlich an alles geglaubt, was ich sagte. Marit konnte es noch nicht verstehen, aber sie schwieg. Falk wurde unruhig. Nein, nein, mit der Mutter habe ich schon lange nichts mehr zu schaffen. Die Dame, die mich gepflegt hat, ist eine ganz andere. Sie heißt Fräulein Perrier. 2 Wochen hat sie an meinem Bette gesessen, meine furchtbaren Launen mit der Geduld eines Engels ertragen und mir die wunderbarsten Geschichten vorgespielt. Tag und Nacht saß sie bei mir. Wohnte sie denn bei Ihnen? Falk machte ein erstauntes Gesicht. Ja, was ist denn dabei? In Europa, er unterstrich das Wort, existiert eine große Freiheit im Verkehr zwischen Frauen und Männern. Da gibt es nicht die blödsinnigen Vorurteile wie hier. Hier kann eine Dame mit einem Menschen offiziell vor aller Welt verlobt sein und hinter dem Paar müssen doch die Mutter und 2 Tanten herlaufen. Nein, in Europa gibt es keine religiösen noch konventionellen Vorschriften in Sachen der Liebe. Da ist sich ein jeder selbst Vorschrift und Gesetz. Ja, ja, dort ist es so frei, Herrgott, wie eng, wie unausstehlich eng ist es hier. Hier gibt es Gesetze und Schranken und Polizeimaßregeln. Die Menschen sind so eingezwängt in 1000 idiotische, das darfst du und das darfst du nicht. Falk dachte nach. Warum haben Sie sich denn gestern so heftig losgerissen? Darf man eine Schwester oder eine Freundin nicht küssen? Was ist denn dabei? Nein, das könne sie nicht. Sie würde sich selbst verachten müssen. Sie würde ihm nicht mehr frei ins Gesicht sehen können. Und würde er auch nur eine Spur von Achtung von ihr haben? Falk lachte ganz laut, mit offenem Hohn. Achtung, Achtung! Nein, wo habe er nur das Wort verloren? Was sei das eigentlich? Nein, er kenne überhaupt nicht das Wort noch einen solchen Begriff. Er kenne nur freie Weiber, die sich selbst gesetzt sind. Und dann kenne er Weiber, die Sklavinnen sind und ihre Instinkte in idiotische Formeln pressen. Und unter diesen Sklavinnen unterscheide er Weiber mit starken Instinkten, die Macht und Schönheit und Herrlichkeit genug haben, um mit stolzer, sieghafter Majestät die blödsinnigen Stricke zu zerreißen. Und wiederum Weiber mit schwachem Instinkt. Mit einem Wort, das Nutzvieh, das verkauft werden könne wie jede andere Ware, das gehorsam sei wie jedes andere Hausvieh. Also müsse er das Weib, das ihm ein Kind geboren und nachher zu einem anderen gelaufen sei, sehr hochschätzen? Das nicht, denn er kenne keine Wertschätzung. Sie sei nur dahin gegangen, wohin sie ihre Instinkte zogen. Und das sei gewiss sehr schön. Nein, das ist hässlich, abscheulich. Wie Sie wollen. Marit wurde sehr gereizt. Und das Fräulein, wie heißt sie doch? Perrier. Ja, dann müsste er doch Fräulein Perrier als das höchste Ideal betrachten. Warum liebe er sie dann nicht? Freilich, in der Tat sei Fräulein Perrier das intelligenteste Weib, das er getroffen. Marit zuckte auf. Dass er sie nicht liebe, komme nur daher, weil das Geschlecht, mit dem man nämlich liebe, völlig unabhängig vom Gehirne sei. Bei der Liebe pflege das Gehirn nicht, um Rat befragt zu werden. Das sind also die Weiber, die Ihnen gefallen. Marit weinte fast. Dies Fräulein Perrier sei eine schlechte Person. Ja, das wisse sie ganz genau. Ja, so urteilt man vom Standpunkt der Formel und des Katholizismus. Beide schwiegen. Falk war steif und trocken und gab deutlich zu verstehen, dass jedes Reden umsonst sei. Marit litt. Sie fühlte nur die eine Frage, warum er ihr denn gestern alle diese Geschichten erzählt habe von dem Weibe, das an ihm wie eine Klette hänge. Die Mutter ist also von dem Kinde weggelaufen. Falk, seien Sie offen. Ich habe mich die ganze Nacht damit gequält. Ich bitte Sie sehr darum. Warum müssen Sie denn das durchaus wissen? Ja, ich muss. Falk sah erstaunt zu ihr auf. Ja, ich habe Ihnen doch gesagt. Übrigens, wie könnte mich ein anderes Weib pflegen, wenn sie bei mir wäre? Marit beruhigte sich. Er hatte also kein Weib um sich. Sie war ihm fast dankbar. Von Zeit zu Zeit sah sie ihn an. Sie hatte etwas in ihrem Blick, etwas von einem Kind, das abbitten möchte, aber zu stolz dazu ist. Falk sah hartnäckig zu Boden. Sie kamen an die Gartentür. Ob er nicht zu Abendessen bleiben wolle, Papa werde sich sehr freuen. Papa habe sie gebeten, ihn zurückzuhalten. Er habe so vieles mit ihm zu besprechen. Aber Falk konnte unmöglich bleiben. Er war sehr höflich, aber eisig kalt. Dann ging er, nachdem er sich korrekt verbeugt hatte. Marit sah ihm lange nach. Jetzt müsse er sich doch nachher umdrehen. Falk ging und sah sich nicht um. Mein Gott, seufzte Marit qualvoll auf. Was habe ich ihm denn eigentlich getan? Sie ging in ihr Zimmer hinauf und zündete das Öllämpchen vor dem Bilde Marias an. Dann kniete sie nieder und warf sich auf den Boden vor dem mild lächelnden Antlitz der wundertätigen Jungfrau. Ende von Abschnitt 7.